AEW blickt schon in Richtung Texas für die größte Show des Jahres, All In, am 12. Juli. Doch auf der Road to All In haben wir noch einige Stops, zum Beispiel Dynamite 300 und Collision 100 in der kommenden Woche. Und da haben sie diese Woche einige Matches aufgebaut und auch Angles dazu natürlich geshootet, wenn man es so möchte. Ne? Wir besprechen daher alles Wichtige, was dann dazu eben gekommen ist in der vergangenen AEW-Woche im heutigen Podcast. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück und ja, ich bin tatsächlich wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid nicht erschrocken. Ich bin der Julian für alle neuen Zuhörer. Ich war jetzt schon 3 Monate nicht mehr am Start. Jetzt heute das erste Mal wieder seit langem bei einer Ausgabe der Elite Hour. Ich freue mich und Herr Thorsten darf heute mit mir das Ganze besprechen. Hallo Thorsten. Hallo Julian, willkommen zurück. Aber wir sind zurück ist ja gar nicht so falsch, weil diese Woche ist ja auch Kota Ibushi zurückgekommen. Ja, das stimmt, Alter. Ja, das stimmt. Na, also zumindest seine Innenring-Rückkehr hat er ja diese Woche bei Dynamite gefeiert. Und insofern war deine Aussage eben nicht so falsch. Ja, das stimmt. Also so könnte man sagen, wenn du es darauf beziehst. Ich sage das irgendwie immer am Anfang. Ich sage immer, wir sind wieder zurück, alleine als Gruppe, als Elite-Hour-Gruppe hier zu einer neuen Ausgabe. Aber ja, ich bin heute erstmal wieder mit dabei. Ich bin echt mal gespannt, wie das heute wird. Es kann sehr chaotisch werden. Aber wir werden es sehen, beziehungsweise ihr werdet es sehen. Wir haben so ein bisschen irgendwie 3 Shows zu besprechen. Letzte Woche haben, glaube ich, Stefan und David Dynamite besprochen, und zwar die Show in Mexiko. Die war auch sehr, sehr ereignisreich irgendwie, also fand ich schon sehr, sehr cool mit den Entrances und so weiter. Das hat schon sehr Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam. Da hatten wir die Collision-Ausgabe dann am Wochenende, ich glaube am 21.06., also heute, also im Aufnahmezeitpunkt, am 28. vor einer Woche logischerweise. Dann die Dynamite diese Woche und die Collision direkt am Donnerstag danach, also 3 Shows. Wir werden, denke ich, aber auf die Collision-Ausgabe von letzter Woche nicht so krass eingehen, weil da gab es jetzt nicht so viel. Zumindest fand ich jetzt selbst beim Nachschauen dann auch nicht so viel Relevantes. Also einige Dinge natürlich gerade in Bezug auf Toni Storm und Mercedes oder Moxley und Swerve und so. Also das war schon da. Aber es waren halt auch ein paar Party-Matches und da war jetzt nicht wirklich viel, was ich da unbedingt ansprechen wollen würde, muss ich sagen. Wenn, dann würden wir halt bei den Angles, die wir gleich besprechen, von Dynamite und Collision von dieser Woche, darauf noch zurückkommen. Also ich glaube, so können wir eigentlich damit verfahren. Oder hast du noch was unbedingt, was du dazu loswerden möchtest zum Anfang? Nö. Der Plan hört sich nach einem Plan an. So machen wir das. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich mal in die erste Fehde, die wir gleich bei Dynamite präsentiert bekommen haben. Und zwar hatten wir da Mercedes Moné und Toni Storm gleich mal in einem Angle. Das war so ein bisschen der Follow-up auch von dem Angle bei Collision davor. Da kann man jetzt wieder drauf eingehen zum Beispiel. Das wäre jetzt dieses Beispiel. Da hat Toni Storm eine Promo gehalten, in dem das Wort Mother Ever gefallen ist. Das war schon sehr interessant, einfach mal im TV. Ja, kann man mal so machen. Naja, AEW ist ja nicht offiziell PG, ne? Ja, schon, aber selbst das F-Wort blieben sie ja mal raus, ne? Ja, aber gut, dann gab es eben dann darauf hier gleich bei der, beim Entrance, beim Reinkommen der Show, als Toni Storm hier gleich reinkam, wahrscheinlich für eine Promo, wir wissen es nicht, ist nämlich nie dazu gekommen, denn Mercedes hat sie sofort attackiert, bis in die Arena rein, bis auf die Stage, und dann gab es den Beatdown und dann den Save von Mina Shirakawa. Und ja, das war so der Opening Angle von Dynamite. Dann gab es bei der Collision von der, also die letzte Collision jetzt vom Donnerstag, gab es dann noch eine Promo von Tony Storm und Mina. Und ja, bei Dynamite 300 nächste Woche ist auch schon eigentlich krass, wenn man sich mal überlegt. 300 Ausgaben Dynamite jetzt schon. Ja, gibt es dann Mina Shirakawa gegen Mercedes Moné für den TBS-Title. Ja, dürfte also auch interessant werden. Das ist, glaube ich, ein Rematch von ihrem RevPro-Title-Match, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Mercedes hatte Mina den RevPro-Titel abgenommen. Genau. Ja, also da hat Mina Potenzial, sich zu revanchieren. Mal schauen, ob ihr das dann gelingt. Ja, ist natürlich ja ein Aufbau für das große Match natürlich, ne? Also ich glaube, über den Sieger brauchen wir jetzt hier nicht so wirklich reden. Oder wer das gewinnen wird, ist keine Frage, ne? Das ist einfach klar. Aber es ist trotzdem ein netter Aufbau, es macht Sinn. Und ja, es wirkt tatsächlich wie das größte AEW-Frauenmatch aller Zeiten. Also Mercedes gegen Tony, schon ja, so die beiden größten Stars, die sie haben, mit Abstand. Eben, ja, und dazu noch Champion gegen Champion, auch wenn nur die AEW Women's World Championship auf dem Spiel steht und Mercedes tourt ja durch die Welt und sammelt fleißig Gürtel, zuletzt die CMLL Women's Championship und die EWA Prater Damen Championship in Wien. Ne, das ist dieser komische Gürtel, wo das große Riesenrad vorne drauf ist, den hat sie ja bei Collision bei ihrer Promo auch mit dabei gehabt. Also sie ist schon wirklich Belt-Collector. Sieht bald so aus wie damals Ultimo Dragon bei der WCW, so mit 9 Gürteln oder sowas. Ja, denkst du, kommt der nächste dazu? Das ist jetzt die Frage. Ne? Also ob wenn sie sie wirklich zum absoluten wie sagt man das so, also um in meinem Japan-Sprech zu bleiben, zum absoluten Damen-Ace von AEW machen wollen, dann wird sie World Champion. Ich sehe es noch nicht ganz, weil Toni macht ja eine hervorragende Arbeit. Und das hatte ich ja in deiner Pause auch schon diverse Male im Podcast gesagt, seitdem Toni jetzt nicht mehr ihr Timeless-Gimmick so im Ring während der Matches auslebt, sondern da wieder eher eine ernsthafte Gangart anlegt, da gefällt mir das auch wesentlich besser. Hm. Ja gut, dann bin ich ja guter Dinge, wenn ich das dann sehe bei All In. Tatsächlich. deswegen freue ich mich an sich drauf. Allgemein die Show, also bin echt gespannt, das ist auch noch direkt vor meinem Urlaub in der Woche, das heißt, ich kann die auf jeden Fall schauen, weil sonst die letzten Monate als in meiner Pause, ich habe natürlich auch dadurch halt wenig bis gar nichts gesehen, dann wenn dann halt immer so nachgeholt, so stückchenweise oder auf YouTube, das immer mitbekommen, aber ein komplettes Match, ich habe vielleicht 3 komplette Matches gesehen in der Zeit und das ist halt dann schon, jetzt habe ich halt natürlich in Vorbereitung hier auf den Podcast und allgemein jetzt auch die letzte Woche, an der wenig vor war, oder wie sagt man, wenig los war eher, konnte ich ein bisschen was aufholen, mich ein bisschen in die Stories reinholen und ja, freue mich auch, als ich gesehen habe, dass das Match wirklich jetzt hier, dass es das bei All In gibt, weil das halt schon so das größte Match ist. Ich weiß nicht, also für mich ist das auch so ein Match im Vergleich auch zu vielen anderen, was halt schon sehr, sehr offen ist. Ne? Kannst du halt auch in alle Richtungen gehen. Eben, genau. Ja. Und es sind die beiden größten Namen im Damenroster im Moment. Nicht nur, weil sie jetzt auch die beiden Titel halten. Das gehört dann eben auf die größte Card, die du im Jahr zu bieten hast. Ne? Also das wäre bei WWE, wäre das ein Mania-Match. Und da auch nicht gerade auf der Undercard zu sehen, so im Stellenwert gesehen. Ja. Jeden Fall. Ja, fand ich ganz nett. Also netter Engel hier zum Opener. Man hat sofort auch herausgefunden, ja, worum es geht, wie es weitergeht und natürlich, was es dann auch aufbaut. Das war simpel, auch dann bei Collision mit der Promo. Also habe ich nichts gegen. Führt man nächste Woche weiter mit Moné gegen Shirakawa. Das passt also. Ja, hat mir eigentlich gefallen. Dann hatten wir bei Dynamite quasi die Storyline mit Swerve Strickland und Will Ospreay gegen die Young Bucks. Da haben einfach mal die Young Bucks ihre EVP Power ja ausgenutzt, um das Match, was angesetzt war für Swerve und Ospreay, ja, einfach mal vorzuverlegen. Das heißt, Ospreay war noch mitten im abtapen und Schuhe oder Boots, ja, keine Schuhe, aber Boots, also diese In-Ring-Boots, zuzubinden und festzuschneiden. Das war eigentlich ganz nett gemacht. Da hat man das auch mal so ein bisschen gesehen. Das wirkte halt mal ein bisschen real so, ne? Als ob immer alles so aufgesetzt ist. Das war mal zumindest ein Versuch, das so ein bisschen realer und, ja, ich sag mal, authentischer wirken zu lassen. Fand ich ganz nett. Swerve und Ospreay haben aber trotzdem ihr Match gewonnen gegen Blake Christian und Lee Johnson. Das war auch ein sehr gutes Match, fand ich. Also, das hat mir echt gefallen. War auch relativ kurz gehalten trotzdem. Und dann danach gab es eben die Challenge für All-In. Und zwar Swerve und Ospreay gegen die Young Bucks. Endlich ist es dann offiziell und tatsächlich sind die EVP-Titles auf dem Spiel. Na, Moment. Also erstmal hat Ospreay sie zum Match herausgefordert und hat gesagt, es geht um die EVP, also um ihre EVP-Jobs sozusagen. Die beiden haben noch nicht offiziell zugestimmt. Ja, aber das wird natürlich, wir kennen ja alle die Geschichte, das wird dann irgendwann so kommen. Und dann ist die Frage, hat AEW dann nach All In weiterhin drei EVPs oder nur noch einen? Naja. Ja, also klar, die haben es natürlich noch nicht akzeptiert in dem Sinne, aber wann akzeptieren hier jetzt überhaupt ein Match? Das ist immer so eine Sache. Ja, nee, es gibt die goldene Regel bei AEW, Tony Khan muss bloß diese Grafik unten einblenden, dann ist alles da. Also da kannst du akzeptieren oder ablehnen, wie du willst, das ist egal. Ja, weil diese Grafik da ist. Ja, aber die Grafik hätte ja quasi schon direkt nach dem Spot, eingeblendet werden müssen. Das wäre ja AEW-like gewesen. Na, also quasi, wer hast, wusste. Hast du recht, ja. Ja, also wer hat denn schon im Vorweg gewusst, was passiert hat? Hat der Tony die ganzen Grafiken für die nächsten 2 Monate schon auf Halde gearbeitet zu Hause. Aber hier könnte man zumindest sagen, okay, die Young Bucks haben verhindert, dass diese Grafik, die haben die gelöscht. Die haben Brandon Cutler geschickt und haben diese Grafik gelöscht bei Tony Khans Production, also bei seiner Tabelle oder bei seiner Datei, ja. In seinem Desktop, die haben das gelöscht. Dieses Booking ist nicht mehr da. Oder sind in den Übertragungswagen gegangen und haben da ihre EVP-Macht ausgespielt, ne? Ja, also irgendeine Story wirst du da zusammengeschustert bekommen und irgendwann noch rechtzeitig vor dem Event werden die Bucks dann zusagen. Ich bin dann allerdings gespannt, ob man das oder was dann Swerve und Ospreay aufs Spiel setzen müssen. Weil es sollte natürlich auch irgendwas bei den beiden auf dem Spiel stehen. Dass die Bucks zum Beispiel sagen, so, wir setzen unsere EVP-Ränge aufs Spiel und ihr beide setzt aufs Spiel, dass ihr, wenn ihr verliert, nie wieder um den World Title antreten dürft. Das wäre zum Beispiel auch so eine Stipulation, ne? Na gut, okay, dann macht es schon, wenn das so kommt, dann macht es schon eher Sinn, dass das Match noch nicht direkt angekündigt wurde, in dem Sinne, mit der Grafik und so. Wenn es dann noch eine Zusatz-Stipulation gibt, dann auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Mhm. Hast du auf jeden Fall recht, da war es schon ein bisschen, ja, weggesprungen, wenn man so möchte, mit allem. Aber so habe ich das zumindest verstanden, ja. Also die haben die gechallenged und ja. Für mich ist das dann direkt, okay, das Match gibt's und dann gibt's es um die Titel. Also um diese EVP. Ja, das Match wird es auch so geben. Auch mit der Stipulation, dass die Bucks ihre EVP-Titel aufs oder die Position aufs Spiel setzen, ist jetzt halt die Frage, ob sie es deshalb machen, weil die anderen beiden sie so reizen, dass sie irgendwann dann doch zusagen. Na, so der Heel denkt nicht nach. Oder ob sie sie dann dazu bringen, dass auch Ospreay und Strickland was aufs Spiel setzen. Damit das auch für die halt dann keine sichere Sache ist. Ne? So wie bei Mercedes und Tony, weil Mercedes kann in dem Match nur gewinnen. Ihre TBS Championship, vorausgesetzt, sie verliert sie jetzt nicht an Mina nächste Woche, wird sie ja nach All-In weiterhin dann halten. Ja, aber an sich, wie gesagt, Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Eben, genau. Es ist ja, sind ja noch ein paar Wochen, ich glaube knapp, naja, wie sind es denn jetzt noch? Zwei Wochen, ne? Ja, drei Wochen, glaube ich. Noch. Drei Wochen sogar noch. Okay, drei Wochen, ja. Drei Wochen noch. Wahnsinn. Naja gut, am 12. Juli, ja, stimmt. Ist noch ein Stückchen. Nee, dann sind es zwei Wochen. 12. Juli? Ich bringe dir, hab das Datum durcheinander gemacht. Nee, dann sind es tatsächlich nur noch zwei Wochen. Ja, okay. Gut, ja, aber das Match an sich, also ich freue mich, dass das Match auf so eine Card kommt. Also das, Swerve und Ospreay gegen die Young Bucks. Ja, klar, du kannst sie, also das sind vier große Namen bei AEW, die größte Card, die kannst du jetzt nicht irgendwie von der Card runterlassen. Na, und wenn du für die jetzt nichts irgendwie anderes hast, zum Beispiel den Kenny, den hast du ja in der Story mit Okada drin, und dann musst du halt gucken, was könnten wir da aufbauen, und das wäre jetzt nichts, wenn du da irgendwie dann ansetzt, Bucks gegen die Outrunners oder so, das wäre einer All-In-Card nicht würdig. Und ich meine, Ospreay und Swerve sind beide absolute Main-Eventer. Und die als Gegner, das wäre dann schon eine ordentliche Partie, die einer All-In-Card würdig ist. Ja, absolut. Also vor allem, wenn du halt gerade alle vier oder in dem Falle, sagen wir mal, drei Acts, also Swerve, Ospreay und Young Bucks, in keiner Titelfehde gerade hast, ist das wirklich eigentlich eine perfekte Konstellation. Auch mit der Storyline, das fand ich auch ganz nett. Also mit Swerve und Ospreay, die ja jetzt auch ihre großen Singles-Main-Event-Matches hatten bei den letzten Pay-Per-Views. Swerve und Ospreay haben beide verloren, aber sind halt deswegen auch nicht im World-Title-Picture mehr. Und die Young Bucks, ja, sind halt auch momentan nicht Tag-Team-Champions. Das heißt, man hat da mal eine Möglichkeit, und das sind halt ja einfach drei Acts, oder in dem Falle jetzt auch mit Ospreay und Swerve als Tag-Team. Das ist schon eine coole Sache. Also ich fände auch Ospreay und Swerve vielleicht in Zukunft als Team, da kann man echt was machen. Also wenn sie hier auch gewinnen sollten bei All In, also ich finde, die sollten eigentlich die Tag Team Titles dann gehen, meiner Meinung nach, könnte man auch echt eine Show damit darauf aufbauen, ein Main Event Match oder so. Ja, wäre auf jeden Fall spannender als Hurt Syndicate gegen die Patriarchy. Ja, oder gegen alle. Also die Wrestlen, also die haben ja irgendwie Angles mit allen und alles sind irgendwie Heels. Ist irgendwie... Ja, also die Faces, das Ding ist, die Faces, die sie gegen sie stellen wollen, die werden immer gekillt. Also das ist irgendwie ein bisschen dumm. Aber hey, dazu kommen wir gleich. Ja, das zu dem Programm hat mir sehr gut gefallen. Ne? Auch das Match, wie gesagt, Swerve und Ospreay gegen Blake Christian und Lee Johnson war auch ganz nett zum Angucken. Und ja, hat mir besser gefallen als einige andere Angles bei der Show, muss ich sagen. Dann haben wir... Ja, ein Match, was es nächste Woche gibt, da gab es hier auch einen Aufbau, und zwar ein Stare-Down. Und dann wir haben Kota Ibushi gegen Kazuchika Okada bei Dynamite 300 nächste Woche. Und ja, also man hat hier so im, ich sag jetzt mal, nicht Kayfabe, wenn man so möchte, so ein bisschen. Die Storyline, vielleicht Storyline war es ja nicht, aber so eine gewisse Story vom G1 Climax aufgegriffen, als es das letzte Match zwischen Okada und Ibushi gab. Da hat Okada, nachdem Ibushi sich in diesem Main Event Match, also im G1-Finale, verletzt hatte und Okada dann dadurch gewonnen hat, weil Ibushi nicht weitermachen konnte, hat Okada ihm ein Versprechen gegeben, dass er auf jeden Fall ihn nochmal wrestlen wird. Und jetzt ist Ibushi wieder da, wieder fit, hoffentlich wieder gesund, komplett. Und ja, wir kriegen das Match nächste Woche. Freue ich mich sehr. Für die, die das eben verfolgt haben, damals schon bei New Japan in der, ich sag mal, eher doch etwas traurigeren Zeit, auch ohne Zuschauer oder mit wenig Zuschauern, ne, während der Corona-Sache, da gab es das Match. Und ja, fand ich ein cooler Callback hier. Das hat mir sehr gefallen. Und ja, Ibushi hat sein Match gegen Trent gewonnen. Das war ganz okay, aber jetzt nichts Besonderes. Aber Ibushi hat einen Sieg geholt und geht gegen Okada. Finde ich cool. Ja, definitiv. Also für die Japan-affinen Leute echt eine große Nummer. Und ich sag mal, nächste Woche ist ja nun auch eine besondere Dynamite, eine Jubiläumsausgabe. Und da kannst du sowas auch schon mal auf die Karte bringen. Ich gucke nur gerade, ist das ein Match um Okadas Titel? Was? Das Ach, Match das Match hier. Das ja. Match hier nächste Woche. Ja, genau. Wo habe ich es dann? Was? AEW Dynamite? Nee, das ist ein Non-Title-Match. Also bei Cage-Match steht Non-Title-Match. Ja, ich gucke gerade mal bei uns in den Showbericht. Weil ganz ehrlich, das macht auch Sinn, weil das Okada-Match für All In ist ja schon angekündigt. Das macht ja, ja, eben, Sinn, ja, eben. Deshalb hatte ich überlegt, weil wir hätten sie das jetzt wieder als Titelmatch gemacht, dann wär ja klar gewesen, wer gewinnt. Ja. Und so hast du zumindest noch unterschwellig die Möglichkeit zu sagen, na, vielleicht macht Ibushi das und verunsichert Okada so für dessen dann großes Title Unification Match bei All-In für Okada Omega 4. Hast du da eigentlich letzte Woche die große Zusammenfassung gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich brauche an sich dafür keine Zusammenfassung, weil ich habe das ja alles mit Leib und Seele erlebt, live. Von daher, ja. Nee, an ich sich bräuchte ich es nicht, sage ich Das ist mir schon bewusst. Nee, meine Frage wäre dann gewesen, ob du die gut gemacht fandest. So, okay. Ah, okay, sorry, da habe ich dich nicht ausreden lassen. Ja, also ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht bewerten, tatsächlich. Aber vielleicht schaue ich es mir im Anschluss an die Aufnahme vielleicht nochmal an. Ja, kannst ja mal machen. Die sind da auch explizit auf alle drei bisherigen Matches der beiden eingegangen, haben so die Story erzählt. Also das war schon sehr gut gemacht für die nordamerikanischen Fans, die jetzt vielleicht nicht so den direkten Blick nach Japan hin haben, zu New Japan, damit die wissen, was sie da eigentlich aufs Tablett bekommen. Und ich hoffe inständig, dass sie den beiden für All-In, für das Match, freie Fahrt geben und keine Auflagen machen. Damit sie da wirklich dann auch nur annähernd so einen Klassiker wie die drei bisherigen Matches abziehen können. Ja, na gut, in großen Matches, da ist Okada ja dann trotzdem wieder der alte Okada. War ja gegen zum Beispiel Osprey so bisher. Naja. Auch gegen Pac, glaube ich mal, in einem Match. Also der hat ja schon bei Pay-Per-View-Matches, die auf die er auch Bock hat, wo er jetzt auch in einer großen Position ist, da macht er dann schon sein Zeug. Aber nee, das meine ich ja gar nicht. Aber es kann ja, ist ja nun mal aus Nordamerika auch durchaus bekannt, dass es hier und da Promotions gibt, die ihren Wrestlern dann irgendwelche Bremsklötze ansetzen. Also sagen hier, dieses, jenes, macht mal langsamer und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass Tony dann sagt, hier, ihr beiden, da habt ihr den Ring. Ich glaube, das wird, ich glaube, bei Tony Khan, das ist der wartet seit Jahren, bis der das Match booken kann. Ich glaube, der, ja, den juckt es nicht. Der sagt, ey, ich lehne mich zurück, mach mal. Der lässt es machen. Also, ich denke, es liegt ja an den beiden selber, weil die sind ja beide auch jetzt, ja, wann war das letzte Match? 2018, das ist ja jetzt auch schon 7 Jahre her. Also, die sind ja auch ein Stückchen älter geworden, hatten Verletzungen beide, gerade Kenny natürlich in seinem Magen oder in seinem Darm. Ne, glaube ich, ist es ja dann. Ja, ja, Darm war es. Darm und Okada mit seinem Rücken und seinem Nacken. Also die hatten ja auch Verletzungen gehabt, wo sie auch mal länger pausieren mussten und sind halt natürlich nicht mehr so explosiv wie damals. Deswegen, also ich glaube mal, die Leute, die jetzt erwarten, dass das ja noch so ein, was weiß ich, All-Out Tokyo Dome Main Event Match wird. Also ich glaube, ich würde da halt bei vielen Leuten, auch wenn sie natürlich die Vorfreude haben, gebe ich jedem, aber erwartet nicht das krasseste aller Zeiten, weil ich glaube nicht, dass das ein Seven-Star-Match wird. Es wird halt mehr von Aura leben und mehr von den Legenden, die sie jetzt sind. Damals waren ja beide, also Okada vielleicht noch eher, aber Kenny vor allem noch nicht. Aber jetzt sind ja, also waren ja noch keine Legenden. Jetzt sind die ja irgendwo Legenden im Wrestling, wenn man so möchte. Die zwei der größten Stars der letzten 20 Jahre. Und deswegen, ja, also für mich ist es schon cool, das nochmal zu sehen, einfach für mich, der halt jemand, also der war einer war, der das damals live mitverfolgt hat, diese Storyline über 1,5 Jahre, das war schon großartig. Hm. Und jetzt das nochmal als, ja, so ein bisschen Nostalgie, das mitzubekommen, das live nochmal anzuschauen, da freue ich mich schon drauf. Aber ich erwarte jetzt kein, was weiß ich, Tokyo Dome Level Match oder. Nein, aber dass er zumindest in die Richtung geht. Soweit sie es denn noch können. Ja, und wir müssen ja auch bedenken, es ist ja das Rubber-Match. Es steht zwischen den beiden 1,5 zu 1,5 unentschieden. Ne? Jeder hat ein Match gewonnen und das Climax-Match ist ja 30 Minuten Draw gewesen. Nee. Doch. Nein, Kenny hat das erste verloren, also Okada hat das erste gewonnen, dann hat dann bei Dominion gab es den 60-Minute-Draw Nee, und bei G1 Climax hat Kenny Omega gewonnen. Doch, In G1 Climax hat Kenny 30 Minuten, haben die beiden 30 Minuten Draw gewrestelt und dann hat Kenny bei Dominion den Titel von Okada in einem 2-out-of-3-Falls-Match mit 2-1 gewonnen. Guck's nach. Nein, ich weiß das. Das stimmt nicht, was du sagst. Sagst du, wie es ist? Die haben 4 Matches gehabt. Die hatten ein Match bei Wrestle Kingdom, dann bei Dominion im selben Jahr, das war das 60-Minute-Draw, dann im G1, das war irgendwie 27, 28 Minuten oder so, oder 25 Minuten, das hat Kenny gewonnen und dann im darauffolgenden Jahr bei Dominion hat Kenny den Titel von Okada gewonnen, nach seinem langen Title Run. Die hatten 4 Matches, also Kenny hat 2 gewonnen, dann gab es ein Draw und Okada hat 1 gewonnen. Dann haben sie da ein Match rausgenommen, also ich kann mich nur an 3 erinnern. Ja, die hatten 4 Matches. Das weiß ich. Also, kannst du jetzt nochmal nachgucken. G1 Climax, Okada Omega. G1 Climax, Day 18 war das. Ja, da hat Kenny Omega Kazuchika Okada besiegt nach 24 Minuten 40. Okay. Also, die hatten das Draw, 60-Minute-Draw bei Dominion, also in Broadway, bei Dominion in dem Jahr, 2017. Also, die hatten 2017 3 Matches und dann 2018 das Rematch nochmal bei Dominion. Das war das 2 out of 3 falls dann, ne? Ja, genau. Ja. Na gut, okay. Also ich hatte nur die 3 Matches so in Erinnerung. Ist auch schon ein Stückchen her, ne? Ja, das stimmt wohl. Aber deswegen, also ihr habt es jetzt, denke ich, herausgehört, ich kenne diese Geschichte, ich brauche da jetzt nicht unbedingt mal ein Videopaket und das... Ja, ich verneige mich in Demut und ziehe meinen Hut vor dir. Also da weiß ich schon Bescheid. Das ist für mich die beste Wrestling-Story, die ich live mitverfolgt habe, über mehrere Jahre oder ja, sagen wir mal 18 Monate. Das war überragend. Also für mich immer noch das Wrestle Kingdom Match wahrscheinlich so das beste Match, was ich je gesehen habe. Das allererste. Das war so krank, als ich das damals gesehen habe. Ich habe das erste Mal, glaube ich, dass ich einen kompletten New Japan Pro Wrestling Event gesehen habe zu der Zeit. Und mit New Japan World damals, dem Streaming-Service. Und da war dieses Main-Event-Match, weil ich gehört habe, dass das krankeste Match sein soll. Und das war für mich absolut crazy. Wenn du halt damals halt nur WWE geschaut hast und ein bisschen NXT derzeit, ein bisschen Indie-Wrestling, PWG und so und Ring of Honor damals noch, dann guckst du dir New Japan an und siehst Kenny Omega gegen Okada bei dem ersten kompletten Event. Das war halt schon krass. Also... Ja, das war für mich absolut ja der Game Changer. Und ich bin immer noch New Japan World Abonnent, also seit diesem Match. Also, ja, genau. Du könntest mal zusammenfassen. Ich freue mich drauf. Es ist cool, das nochmal zu sehen. Und ja, ich werde es genießen, auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir Ricochet, der Freunde gesucht hat. Und er hat, oder hier in dem Fall erstmal einen Tag-Team-Partner gesucht mit AR Fox. Die haben dann aber das Tag-Match gegen Jet Speed verloren. Da gab es dauernd irgendwelche, ja, ich sag mal, Differenzen, Missverständnisse während des Matches. Und ja, bei Collision hat er dann Gates of Agony gefunden, die dann auch AR Fox zerstört haben. Also AR Fox wird ja irgendwie nur zerstört. Ich glaube, John Moxley bei der letzten Collision hat es auch gemacht. Er hat ihn einfach zerstört. Jetzt hier wurde er gepinnt. Im Tag-Match wurde bei Collision zerstört, aber er ist trotzdem nächste Woche in diesem Four-Way für dieses Contender-Ding da, dieses Gauntlet-Match. Also AR Fox kriegt auf jeden Fall Geld, aber er kriegt nicht viel Kredibilität. Leider. Nee, das ist richtig. Es kommt im Moment irgendwie über die Rolle als Edeljoker nicht heraus. Ne? Ja, der sogenannte Ergänzungsspieler, wenn man es beim Fußball nennen würde. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, der kann mal auf die Auswechselbank kommen, aber meistens dann doch eher Tribüne. Das ist so eine Sache bei ihm. Er war ja auch gefühlt immer mal da für einen kurzen Run und dann wieder weg. Ja, so ein bisschen wie Riho damals. Ja. So fühlt sich das zumindest an, aber okay. Ja, ist ganz nett. Ricochet und Gates of Agony ist ganz okay. Aber ja, wir hatten dann während demselben Angle, beziehungsweise wir können ja gleich da so ein bisschen fließend übergehen, Jet Speed, die haben dieses Match gewonnen, dieses Tag-Match hier gegen Ricochet und AR Fox. Und dann gab es die Challenge an das Hurt Syndicate und ich habe gedacht, boah, geil. ein Team, was ich richtig gerne mag, also ich habe jetzt irgendwie 3 Matches von denen gesehen zusammen, richtig, richtig cool, dass die jetzt einen Title Shot bekommen, wahrscheinlich auch bei All In oder so. Und was machen die keine 5 Sekunden später? Die werden gekillt, aber sowas von. Also wirklich kein tolles Showing für die. Wurden beide gekillt von beiden, also von Lashley und Benjamin, durch beide durch den Tisch geworfen. Und ja, man hat sie die ganze Show nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ob das so der gute Weg ist, Challenger aufzubauen. Naja, es haben sich auch noch andere Challenger in Position gebracht. Ich sag mal so, vielleicht will man sie schon mal anteasen, aber noch nicht sofort das Match bringen. Das hört Syndicate. Man muss immer aufpassen, dass mir nicht noch ein Business rausrutscht. Das hört Syndicate. Das ist ja nun mal deren Geschäft, dass sie Leute verletzen. Ne? Aber ich finde das Team Kevin Knight und Speedball Mike Bailey auch richtig super. Also da haben sie einen richtig guten Job getan, die beiden zusammenzustecken. Also ich finde es halt schade, ne? Deswegen, allein weil ich die sehr mag als Team, dass die dann hier so rausgenommen wurden. Ich meine, gut, also das Showing allgemein, die haben ja gegen ein Team gewonnen hier, was, es war auch witzig. Die am Anfang des Matches, die kommen raus, Tony Schiavone. Nee, nicht Tony Schiavone, der war gar nicht dabei, glaube ich, oder? Nee. Excalibur sagt, ja, sind ja richtig gut gewesen, der Tag Team Division und ich sehe unten bei diesem Rekord, AEW Tag Team Rekord 1-1. Ja, Kommentar waren, glaube ich, Excalibur, Tess und Ian Riccaboni. Okay, ja. Auf jeden Fall dieses, ja, they have convinced everybody in the Tag Team Division oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich mal, was die für einen Rekord haben, weil ich lange nicht mehr geschaut habe. AEW Tag Team Record 1-1. Ja, okay, man muss ja auch sagen, dass Kevin Knight und Mike Bailey jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange bei AEW unter Vertrag stehen, ne? Aber trotzdem, hatten die jetzt wirklich nur 2 Matches gehabt? Weil dann habe ich sogar... Du, das weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Weil die hatten, glaube ich, ein Match gegen die Young Bucks oder so, das war richtig geil. Das habe ich sogar gesehen. Das war eins dieser Matches, die ich eben gesehen habe, auch während meiner Abstinenz von AEW und den Podcast hier. Also das war ein Match, was ich gesehen habe, weil das wollte ich unbedingt sehen. Damals, das war irgendwann im April oder Mai. Dann haben die echt seitdem nur ein Match. Das ist ja krank. Das kann ich dir nicht sagen. Also auf diese Einblendung gebe ich jetzt auch nicht so viel, weil das haben wir ja zu seligen Zeiten der Tabellen. Ne? Wir erinnern uns noch, als ja die Win-Loss-Records-Statistics darüber entschieden hat, ob du ein Titelmatch bekommst oder nicht. Ich weiß ja, wer da wie wann wo gegen wen angetreten ist und ob da die Matches von den kleineren Shows auch mitzählen und so weiter und so fort. Nee. Also, wenn es 1-1 war, dann war es ein Fehl von Excalibur im Commentary oder die Anzeige hat nicht gestimmt. Oder die Qualität des Streams, den ich geschaut habe. Der war nicht so genau, aber gut. Oder meine Augen sind es einfach mittlerweile. Ja, ich werde auch älter. Du warst müde. Vielleicht auch das. Also es gibt verschiedene Gründe, aber ja, das fand ich sehr verwunderlich. Genau, aber gut. Danach gab es eine Promo von MJF, der jetzt ja Teil des Hurt Syndicate ist, seit ja ein paar Wochen jetzt schon. Ne? Kündigt sich quasi für dieses Four-Way an, für den Number 2 Spot im Gauntlet-Match. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Dann kam aber Mark Briscoe heraus, der meint, hey, ich habe hier ein Match, geht mal weg. Musste ich auch lachen, das war echt witzig. Da gab es ein kleines Battle zwischen den beiden und er hat dann geschlussfolgert, dass MJF ja sehr unsicher ist und er kann auch verstehen, warum. Denn wenn man einen, Zitat, Tiny Kosher Pickel hat, dann will man auch mit den Coolen herumhängen. Man hat auf Hurt Syndicate gezeigt. Und Bobby Lashley hat es komplett rausgehauen. Ja, der Typ, der musste so loslachen. Ja, der musste die Hand davor halten, das war so witzig. Die können, das ist echt so krass, die wirken so, als ob die das nicht ernst nehmen, ne? Die zerstören halt die Leute, aber dann, wenn in irgendeiner Promo, als ich das immer gesehen habe, die hatten ja diese Promos, als die MJF das, oder als MJF in die Gruppe rein wollte, vor ein paar Monaten. Und jede Woche, ich sehe immer einer von beiden muss immer lachen. Ist so witzig. Ja, die konnten kein ernsthaftes Gesicht hier auch halten, auch bei dieser Promo hier mit Mark Briscoe und MJF. Die haben, der hat hier seinen Kollege da beleidigt und der lacht einfach, ist einfach witzig. Naja, hätte er genau ein gegenteiliges Gesicht, eine gegenteilige Mimik auflegen sollen, ne? Nein, das nicht unbedingt, aber ich finde es einfach witzig, dass der da lachen muss. Es ist einfach, weil es hat ihn wirklich wahrscheinlich komplett rausgehauen, dass der das Ja, gesagt hat. in dem Moment der Spruch von Mark Briscoe und das hat Bobby dann zerrissen, sozusagen. Ne? Ja, absolut. Naja, Und ist halt naja, so. gut. Am Sind Ende, alles nur Menschen. genau, sind sie dann quasi von dannen gezogen und Mark Briscoe hatte dann sein Match und zwar war das 4-Way-Match für den Number-One-Spot. Also es gibt quasi jetzt hier Qualifying-Matches für Nummer 1 und Nummer 2. Und das hat Mark Briscoe gewonnen gegen Bandido, den Ring of Honor Champion, Takeshita und oh, jetzt habe ich hab vergessen, Mensch, hast du hier unten geschrieben, oder? AEW Dynamite, boah, Mensch. Roderick Strong, genau. Ja gut, der ist für mich tatsächlich auch sehr vergesslich. Den kann ich auch momentan nichts abgewinnen, ne? Also Roderick Strong ist ja da. Der ist jetzt auch im Paragon, ne? Paragon, Paragon. Ja. Ja, gut. Er ist da. Der hat ungefähr so viel Ausstrahlung wie seine Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die verheiratet sind oder nur so zusammen sind. Aber Marina ist ja auch nicht gerade eine Ausgeburt von Emotionen. Ja, nee, das nicht, das war er aber schon immer. Also, er ist auch ein sehr guter Wrestler, das hat er ja auch wieder gezeigt. Ich fand das Match auch richtig gut. Also, es war vielleicht von Dynamite so für mich das beste Match, meiner Meinung nach. Das 4-Way, es hat sehr viel Spaß gemacht, die Crowd hatte Spaß. Und ja, also kann man, muss ich sagen, nichts gegen, also habe ich nichts gegen einzuwenden. Mark Briscoe gewinnt ja das Match, ich denke mal. Dadurch, dass wir jetzt eine Promo hatten mit MJF, wird MJF das Match nächste Woche gewinnen. Das heißt, wir kriegen dann bei All In am Anfang MJF und Mark Briscoe in dem Gauntlet-Match. Und ja. Korrigiere mich mal. Oha. War ein Gauntlet-Match, also wenn es jetzt die klassische Version eines Gauntlet-Matches ist, heißt ja, zwei fangen an, Verlierer verlässt das Match und dann kommt der nächste. Und so lange, bis halt alle Teilnehmer durch sind, ne? Ja. Warum ist man dann erpicht, den Platz Nummer 1 zu bekommen, um dann sicher am längsten im Match zu stehen? Sollte der Sieger nicht garantiert der Letzte sein, der reinkommt? Das liegt daran, dass das ein Casino-Gauntlet-Match ist und da brauchst du keinen, das ist quasi wie ein Royal Rumble oder so. Ach Die so. kommen nacheinander rein und der Erste, der einen Pinfall holt, ist der Sieger. Ach so. Das heißt, wenn du im Also, ersten Match, ah, also wenn du die okay. ersten beiden Spots hast, dann hast du ja theoretisch, also realistisch gesehen, sage ich mal, die beste Chance in dem Sinne, weil du halt 1:1 wrestlst und Ja, nicht gegen fünf verstehe. andere oder so. Dann nicht noch Ja. mehr irgendwie da mit Zwischenfunken. Nee, okay, gut. Deshalb Genau. fragte ich, ob das ein klassisches Gauntlet-Match ist oder irgendwas anderes. Na, weil Aber das, das hatten die doch, hatten die das nicht irgendwie letztes Jahr zur selben Zeit auch schon mal gemacht? War das nicht das, wo Ospreay da mal kann gewonnen hat oder so? sein, kann sein. Also, Ich ja, bin das. alt und kann mir doch Dinge nicht merken. Okay. Ja, dazu habe ich jetzt keine Wertung und keinen Kommentar. Nee, Gott, ja, aber wenn bei Gauntlet, da denke ich halt an diese klassische Gauntlet-Regelung, aber Wrestling-Regeln sind ja dazu da, sie zu biegen und zu verknoten und sich so zurechtzulegen, bis sie passen. Ja gut, bei AEW, das haben die ja schon immer so, es ist schon immer, das ist irgendwie das vierte Match oder fünfte Match dann, was sie da machen, aber in der Art, aber ich glaube, die haben halt ihr eigenes Gauntlet. Also du hättest das auch, keine Ahnung, Battle Royal mit Pinfall nennen können. So ungefähr. Weißt du, also so ungefähr. Ja, okay. Möchtest, ne? Also es ist im Endeffekt wie ein Multiman-Match, wo einfach der erste Pinfall den Sieg entscheidet. Also mehr ist es, glaube ich, nicht. Ja. Aber es ist schon cool, dass da halt wirklich, das finde ich halt cool bei solchen Shows, weil es ist nicht so wie früher, ich sage jetzt mal bei WrestleMania oder so, wo du halt wirklich Leute hattest, die vielleicht nicht auf der Card waren, die dann in diese Ladder-Matches oder Battle Royale gesteckt haben oder so. Also Ladder-Matches damals habe ich noch verstanden, aber hier hast du halt wirklich den Punkt, die Sieger kriegen, glaube ich, ein Title-Match. Und du kriegst quasi alle, ich sag jetzt mal, halbwegs noch relevanten Stars in so ein Match rein. Und keiner geht da geschwächt raus. Und du bringst halt einen richtig gut over, weil einer halt gewinnen muss und dann ein Title-Match holt. Und du kannst vielleicht ein paar coole Stories erzählen in dem Match. Also ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ich hoffe aber, die gehen nicht so lange, weil die haben ja zwei davon, glaube ich, ne? Mit den Frauen und den Männern. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin da mehr gehypt aufs Männermatch als auf das Frauenmatch nach dem Angle bei Collision. Aber gut. Ja. Mark Briscoe hat hier sein Match gewonnen. Danach gab es quasi das Pendant, ein Frauen-Qualifier-Match für, ich glaube, hier auch den Number One Spot in diesem gleichnamigen Match, halt nur für die Frauen. Das hat Chris Statlander gewonnen gegen Willow. Gegen Athena und gegen Thunder Rosa. Ich meine, Athena und Thunder Rosa sind irgendwie in einer Fehde mit, also gegeneinander bei Ring of Honor. Die haben die nicht irgendwie so ein Title-Match jetzt? Keine Ahnung. Dachte, das habe ich mal Ring of Honor schauen. Naja, gut, ich habe es bei Twitter nur so gesehen. Und Chris Statlander und Willow Nightingale, die fäden ja gefühlt schon seit 3 Jahren. Also da hast du auf jeden Fall auch wieder was drin. Und ja, Chris hat ja auch Willow gepinnt, nachdem Marina Shafir und Wheeler Utah eingegriffen haben. Mhm. Ja, da ist auch eine kleine Story dabei, um auch wieder hier mal wieder die Collision von der letzten Woche noch aufzugreifen. Das war auch hier in dem Fall relevant, denn es gab eine kleine Konfrontation mit Wheeler Utah und Chris Statlander und dann auch mit Chris Statlander und Jon Moxley. Also wahrscheinlich spielt man jetzt hier so mit den Gedanken, Chris Statlander zu den Death Riders zu holen. Ist mal cool, weil Chris Statlander, finde ich, endlich mal in so einer ja Storyline ist, wo es wirklich um was geht. Also ich habe immer das Gefühl, die ist halt da, die ist gut, aber die hat noch nie so wirklich eine Storyline, wo du ihren Charakter so ein bisschen weiterentwickeln konntest. Und ich finde, dass wenn sie das jetzt machen mit den Death Riders und Willow und Marina, wieder Utah, ich glaube, das kann echt auch helfen. Ach Gott, wir beten alle, dass die Death Riders so schnell wie möglich das Zeitliche segnen und jetzt vergrößern. Das Problem bei Chris ist, die können sich ja nicht entscheiden, soll sie nun Face sein, Heel sein, Face sein. Zuerst war sie Best Buddy mit Willow, dann hat sie den Einflüsterungen von Stokely vertraut und ist dann gegen Willow geturnt. Ne? Stokely zieht ja jetzt die gleiche Geschichte mit FTA ab. Dann hat sie den in Wind geschossen. Dann versuchte sie sich wieder bei Willow anzubiedern und dort sich zu entschuldigen und Abbilde zu leisten. Das hat dann auch wieder nicht geklappt. Und jetzt wird der Verdacht erregt, dass sie doch wieder auf die Heel-Seite wechseln könnte zu den Death Riders. Also man sollte ihr endlich mal eine Rolle auch über längere Zeit geben. Hm. Die stabilste und längste Zeit in einem Charakter hatte sie, als sie damals noch der Alien aus der Andromeda-Galaxis war. Ach, das habe ich so ausgeblendet, ne? Eieieiei. Ja, also das ist momentan halt so die Storyline. Also wie gesagt, ich kann da halt jetzt ja nicht so viel abgewinnen in dem Sinne, aber das ist zumindest mal das Interessanteste, was ihn für mich, zumindest dann das, was ich mich erinnern kann, auch aus den letzten Jahren, was sie mit Chris Statlander machen. Aber das Ding ist halt, die Death Riders, ich weiß nicht, wie lange die noch so relevant sein werden, sollte Moxley jetzt vielleicht sogar seinen Titel verlieren, das weiß ich halt nicht. Dass da noch einen Sinn ergibt. Aber ja, das wäre zumindest meine Storyline für Chris Statlander und ja, für Willow auch. Ich denke, das hilft den beiden weiter, Marina vielleicht auch. Also bei Charakter ist ja irgendwo immer wenig da bei den Frauen bei AEW. Also zumindest weniger als bei den Männern, sage ich mal. Also ich glaube, Marina, die wäre aber jetzt so für die große AEW-Bühne, wenn sie allein unterwegs wäre, jetzt nicht so der... Ja, nein, das sage ich auch nicht, Aber also dass sie zumindest die wäre bei ROH schon ganz gut aufgehoben. Da kann sie eine größere Rolle spielen. Ich finde die Rolle, die sie jetzt hat, ist einfach okay. Also sie ist ja relevant im TV. Sie macht halt nicht viel, aber sie ist trotzdem relevant, sage ich mal. Böse gucken und den Koffer durch die Gegend tragen, in dem gar kein Titelgürtel drin ist, ne? Naja, also, naja, aber ganz ehrlich, würdest du sie lieber wrestlen sehen in Main Events? Nee. Den Titel? Also, jeder hat seine Rolle und ich finde, ihre Rolle momentan oder seit, wie lange ist das jetzt schon, ein halbes Jahr, ist ja eigentlich wirklich cool. Also, ich finde es okay. Also, ich kann damit nichts sagen. Ist für sie eine sehr gute Rolle. An dem Platz tut sie keinem weh, sagen wir es mal so. Das kommt obendrauf dazu, genau. Also das, ich verstehe nicht, was Leute da, wenn es denn Leute gibt, die ein Problem damit haben mit ihr, also verstehe ich jetzt nicht, weil finde ich deutlich besser die Rolle, als was sie damals gemacht hat bei Dark, wo sie einfach irgendwelche Leute weggehauen hat und nichts draus geworden ist. Also ist ja irgendwie Quatsch. Aber gut. Ja, dann kamen wir zum Main Event. Apropos Death Riders, die hatten am Ende des Main Events auch nochmal was mitzureden. Im Main Event gab es Hangman Page gegen The Beast Mortos, ja, ein gutes Match, aber auch nicht mehr. Hangman hat das Match natürlich gewonnen. Er challenged Jon Moxley um den AEW-Titel, nachdem er den Owen Hart Cup gewonnen hat. Das Match fand ich übrigens auch überragend. Das war die Fehde und auch das Match, was ich auf jeden Fall jede Woche verfolgt habe, und zwar Hangman Page gegen Will Ospreay. Und auch das Main Event Match dann bei Double or Nothing fand ich überragend. Also, ja, das war mit die beste Story, die ich dieses Jahr gesehen habe im Wrestling. Also hat mir sehr gefallen. Und ja, freue mich, dass Hangman jetzt im Title Picture ist. Nach dem Sieg gingen aber dann die Lichter aus in der Arena. Und die Bucks waren dann, als die Lichter wieder angingen, in EVP-Trigger-Position und haben bei Hangman Page die Lichter ausgemacht, um das mal wieder da zurückzuführen. Ja, die Death Riders kamen damit dazu und haben Hangman nochmal mit einer Kette gechoked. Und ja, dann gab es den Save von den Ops. Ops heißen die, ne? Ja, Ops. Und Will Ospreay. Und ja, netter Angle, aber jetzt auch nicht viel. Ja, denke ich, wird es nächste Woche auch wieder einen Angle geben. Vielleicht eine Promo wieder von Hangman. Der hatte ja letzte Woche eine Promo gehalten, meine ich, in Mexiko. Also komplett in Spanisch. Das war auch ganz cool zu sehen. Und ja, Hangman gegen Mox. Auch interessant. Also, denkst du, es gibt einen Titelwechsel oder nicht? Ich hoffe es inständig, weil dann diese ewige, jede Woche greifen die Death Riders irgendwo ein, Schlutze endlich aufhört. Das machen die fast jede Woche und es wird langsam echt langweilig und mühselig. Also ich glaube nicht, dass das aufhören wird. Zumindest um den AEW-Teil, das könnte halt aufhören, aber ich denke generell, ja, es kommt halt drauf an, ob es der Main Event wird oder nicht, ne? Also ich kann mir halt vorstellen, wenn es nicht der Main Event wird, dann ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Moxley verteidigt, weil wir haben halt auch noch Forbidden Door in England. Wir haben einen Engländer, der sehr im World Title Picture war und das wäre ja möglich dann, ne? Das wäre zumindest dann so meine Redemption Arc, weil ich habe damals gesagt, als wir in London waren, Ospreay gewinnt ein Jahr später bei All In den Titel. Das hat er dann nicht getan. Und jetzt wäre es bei Forbidden Door wieder in London und zumindest das zweite Jahr später könnte er den World Title gewinnen. Aber gut, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber gut, das werden wir dann sehen, wie es halt passiert. Aber es ist auch ein Match, was in beide Richtungen gehen kann. Hangman Page gegen Moxley. Also wie so einige Matches dann doch, wie ich jetzt hier gemerkt habe, also die es bei dieser Card gibt, kann man in beide Richtungen gehen und das finde ich schon mal sehr, sehr positiv zu bewerten bei dieser Pay-Per-View-Card. Ist ja auch die größte Show des Jahres. Eben, ne? Also das macht der AEW gut, dass man wirklich da Matches hat, die, wo man jetzt nicht von vornherein hundertprozentig sicher sein kann, in welche Richtung es geht. Man hat vielleicht hier und da seine Favoriten, wo man hintendiert aus dem einen oder anderen Grund. Aber so hundertprozentig sicher kann man sich da im Moment nicht sein. Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Ja, das war AEW Dynamite an sich mit den Angles und auch, ich habe ein bisschen was zu, er hat aufgegriffen von der Collision von der vergangenen Woche und auch von der Collision von der jetzigen Woche. Ja, ich denke mal, das ist trotzdem dann ganz schlüssig gewesen. Ich habe jetzt hier noch drei Fäden, sage ich mal, die dann bei Collision so ein bisschen mehr, oder Fäden oder zumindest den Aufbau für die nächste Woche oder nächsten Wochen, bei Collision mehr gefeatured wurden. Und zwar haben wir da einmal im Opening-Segment bei Collision FTR und die Outrunners. Da gab es ein Promo-Duell und da haben sie quasi ein Match aufgebaut für Collision 100, Collision 100. Wenn ich das hier jetzt nochmal aufmache, wo habe ich es hier? Das ist auch bisher das einzige Match, was angekündigt wurde bisher für die Collision-Show nächste Woche. Bei Dynamite haben wir ja das Okada Ibushi-Match. Air Fox, Anthony Bowens, MJF und Brody King in diesem Four-Way Number Two Spot für das Gauntlet. So. Und Mercedes Moné gegen Mina Shirakawa und TBS-Title. Also da haben sie schon ein paar mehr Matches angekündigt, bei Collision eben nur eins. Ja, deswegen wollte ich es halt nochmal erwähnen. Ich fand die Promo ganz nett, war eine sehr schöne Promo, war auch sehr simpel erzählt. Also ich fand das sehr gut für jemanden wie mich, der jetzt halt lange, ich sag mal, wenig gesehen hat und nicht in allen Stories dementsprechend halt drin war, haben sie mich da sehr gut wieder reingeholt, weil ich wusste, dass die ja eigentlich zusammen auch mal waren, dass die ihre coolen Videos hatten damals. Das haben sie sogar auch gezeigt, wie sie da gedreht haben in 80er-Style, wo sie trainiert haben. Das fand ich ganz cool. Und ja, fand ich sehr gut aufgegriffen für jemanden, der halt länger mal nicht geschaut hat oder vielleicht jemand auch, der neu reingeschaut hat. Also das haben sie ganz gut gemacht und ich freue mich eigentlich auch auf das Match nächste Woche, also werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Denke du auch, du bist ja auch FTA-Fan, oder? Also wirst ja, denke ich, das Match Fan von beiden Seiten, also das Match an sich auf jeden Fall. Aber was mich jetzt so ein bisschen stört, ist eben Stokely Hathaway, weil FTA brauchen den nicht. Na, also die, aber gut, sie sind Heels. Sie sind Heels, ja, und ich finde, da passt es ganz gut. Sie sind aber als Heels damals in die Company gekommen und damals haben sie auch wunderbar ohne Manager funktioniert, weil die beiden können ja auch ohne Manager reden. Na? Ja, aber ich denke, meist gibt man ja einen Teammanager entweder, weil sie halt so am Mikrofon nicht so die Skills haben oder halt, weil es heelmäßig halt dazugehört. Aber die beiden, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht, aber da habe ich ja, auch schon länger, braucht's ihn da nicht, der wäre vielleicht dann bei einem anderen Team besser aufgehoben, was jetzt vielleicht nicht so die Interview-Skills oder Promo-Skills hat. Aber gut, er ist nun mal da und er macht ja seinen Job, soweit er da eingesetzt wird, auch gut. Ja, also das hätte ich jetzt auch so geschlussfolgert. Also er macht halt seinen Job gut, deswegen habe ich da nichts dagegen. Aber ich kann deinen Punkt verstehen, vielleicht würde ein anderes Team wirklich ihn vielleicht mehr brauchen. Das kann auf jeden Fall sein. Ja, da gibt es ja einige Teams, die, sage ich mal, bei AEW jetzt schon seit längerem da sind, die zwar immer mal gebookt werden bei Collision oder so, aber halt jetzt nie mehr groß rauskommen oder einen Schritt weiterkommen. Ne? Als Beispiel Crew. Boah, die sind mir auch direkt in den Sinn gekommen, tatsächlich. Ja. Na, weil die beiden finde ich cool, also so als Kombination. Leo Rush und Action Andretti als Team, die kommen gut rüber. Und die haben jetzt vielleicht auch nicht so die Erfahrung am Mike. Und da würde er aus meiner Sicht super als Manager hinpassen. Ey, ich mache euch groß hier, das sind die Erfolge, die ich bisher hatte, bla bla bla bla bla und so weiter und so fort. Da würde er mehr Sinn machen. Aber er ist jetzt da, wo er ist und da macht er seinen Job nicht schlecht. Und es ist jetzt kein gefühlte Zeitverschwendung, dass man sich das angucken muss. Ja, aber gut, wie gesagt, das ist halt eine Sache, wie gesagt, wenn AEW das so möchte, sonst es machen, aber ja, meiner Meinung nach ist eben, ich finde diesen Act halt durch Stokely eigentlich ganz unterhaltsam, weil er bringt eine gewisse, ich sag jetzt mal, dieses typische, wie soll ich denn das erklären, von, ich sag mal, diese Heel-Teams von damals, also aus den 80ern oder so, 90ern, die auch immer einen Manager hatten, der ein bisschen wacky war, ne? Mhm. Der einfach Promos gehalten hat, aber wo nichts dahinter steht. Also der konnte selber nichts dagegen machen. Der hat sich halt dahinter versteckt, hinter seinen Heel-Leuten, ne? Und so sehe ich das halt bei Stokely auch. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt. Klar, braucht FTA den unbedingt? Nein, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nichts dagegen. Also ich verstehe aber auch deine Schlussfolgerung. Also klar, kann ich absolut verstehen. Ja, dann Tag-Team-Titles hast du ja schon ein bisschen angerissen. Ne? Wir hatten Nick Wayne und Christian Cage, die jetzt auch irgendwie für die Tag-Team-Titles gehen wollen. Das erste Vater- und Sohn-Team sein wollen, die Tag-Team-Titles bei AEW gewinnen. Ja, die haben auch ihr Match gewonnen hier bei Collision gegen Big Bill und Brian Keith. Danach gab es noch eine Promo mit MVP. Da wurde ein bisschen eine Vergangenheit mit MVP aufgegriffen, dass er ja ein Krimineller war. Hat ein bisschen für Crowd-Reaktion gesorgt, aber ich weiß jetzt nicht, was der Sinn dahinter ist. Ich meine, was passiert jetzt? Es sind zwei Heel-Teams irgendwo gegeneinander. Ich meine, die Promo-Duelle wären schon witzig. Also Christian Cage, MVP, MJF, das wäre richtig witzig. Also, das wäre schon, die könnten sich einfach gegenseitig komplett zerstören. Aber Wobei ich nicht glaube, dass MJF da so großartig mit involviert würde. Er wird wahrscheinlich dann irgendwie mit dabei stehen, aber das geht ja da primär um die Tag-Team-Titel. Und da hat MJF ja nur so am Rande mit zu tun. Also, die Patriarchy, die wird, das wird eine Zerstörung werden. Ich nehme mal an, also meine Prognose wäre, oder wie ich mir das denke, wäre, dass sich Vater und Sohn in Anführungsstrichen über der Niederlage gegen das Hurt Syndicate dann irgendwie zerstreiten, nicht? Und dass man dann vielleicht langsam so in Richtung Cope und Christian geht, damit die dann so ihre letzte Story haben und dann vielleicht gegen die Patriarchy oder wie die sich dann auch immer danach nennen wollen, dann vorgehen und dass man das so ein bisschen einleitet, so dass das Umdenken von Christian Cage da mitmacht, dass er vielleicht, dass sein Sohn ihn verstößt, weil er den Titel nicht gewinnen konnte und Christian den Pin eingesteckt hat oder irgendwie sowas in der Art halt. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, sie müssen das irgendwie machen, weil die Patriarchy ist ja jetzt schon ein paar Jahre am Start. Da brauchst du schon irgendwo einen Engel, um da eine Trennung zu machen. Aber ganz ehrlich, der Draw ist ja eigentlich Cope und Christian oder Cope und Cage, wie sie dann wahrscheinlich heißen werden, ja. Gegen FTA und um die Tag Team Titles nochmal Final Run zusammen als Tag Team. Da weiß ich nicht, ob da jetzt eine große Storyline mit der Patriarchy sein muss. Also ich glaube, wenn Nick einfach weggeht und sagt, ey, ich gehe meinen eigenen Weg, danke für alles, tschüss. Ne? Und Kip geht dann auch weg und sagt, ja, ich weiß eh nicht, was ich hier sollte. Tschüss. Und wer ist noch? Shayna geht zu ihrem Sohn und sagt, hey, ich unterstütze lieber meinen Sohn, mach mal dein Ding. Ja, und, irgendwie sowas Einfaches, wo die einfach weggehen und dann ihr eigenes Ding machen und vielleicht gibt es ein Handshake oder so sogar. Ich würde da gar keinen Turn machen tatsächlich. Und dann wird aber Christian zerstört Cope. Dann hast du mich da vielleicht missverstanden. Ich meine, dass vielleicht eine Niederlage gegen das Syndicate vielleicht als Auslöser dieser Geschichte dann fungiert. Ne? Wie man das dann letzten Endes genau ausarbeitet und wie das abläuft, das ist dann eine andere Frage. Aber sowas gab es ja schon öfters im Wrestling, dass halt dann, ich sag mal, das große Tag-Team-Titel-Match kommt und dann geht's schief, weil Christian da irgendeinen Fehler macht und dass die anderen dann sagen, hier, Opa, reit mal in den Sonnenuntergang, wir brauchen dich nicht mehr. Ja, ich denke, es würde ja auch passen in die Storyline, weil Christian ja auch den World Title Shot, den Cash-In ja auch dann versammelt hat. Und da war Nick ja auch schon ein bisschen negativ dann im Nachgang. Also ich denke mal, das könnte man hier dann auch wieder aufgreifen, wenn Christian vielleicht sogar den Pinfall einsteckt beim Tag-Team-Title-Match. Also das wäre sogar noch bedeutender dann. weil viele Leute dann wahrscheinlich nicht damit rechnen würden. Und ja, dann hat Nick halt auch, geht Nick vielleicht ein bisschen gestärkt raus aus der Sache. Aber gut. Ja, das war dann eine Promo hier noch mit MVP. Wird es wahrscheinlich dann auch bald geben, das Tag Team Title Match. Vielleicht bei All-In, vielleicht noch nicht. Man weiß es halt nicht. Ich fände halt cool, wenn sie da zumindest ein Contenders-Match noch machen würden. Irgendwie Jet Speeds und Nick Wayne und Christian Cage fände ich eigentlich ganz cool. Weil das könnte echt abgehen. Also Nick Wayne und Kevin Knight, boah. Junge, Junge. Wenn die abgehen und das Match bringen die nicht mal in, die waren da jetzt in Seattle, Washington in der Woche oder bei allen drei Shows und das Match haben sie nicht gebracht, so, ne. Das wäre, da hätte ich die Storyline schon ein bisschen vorher gezogen und hätte jetzt ja das Match gemacht, zum Beispiel. Nick Wayne gegen Kevin Knight als Aufbau fürs Tag Team Match. Boah. Vielleicht, holen sie oder heben sie sich das ja für einen besonderen Moment auf. Vielleicht, ja, das kann auch sein. Man weiß nicht. Aber gut, man hat ja auf jeden Fall noch ja ein, zwei Wochen Zeit hier, um dann noch vielleicht ein Contenders-Match zu machen, weil ich finde jetzt einfach immer diese Challenges und dann werden die zerstört, das finde ich immer ein bisschen dumm. Ja, da wird es dann bei der letzten Dynamite in zwei Wochen vor dem Event oder bei Collision gibt es dann ein Vier-Team-Match und die Sieger kriegen das Titel-Match und dann gibt es das bei All-In in der Pre-Show und abgefrühstückt. Mhm. Also ich finde, man könnte auch da in so ein Four-Way vielleicht sogar noch zu Contenders vielleicht auch noch Outrunners und FTA mit reinnehmen. Mhm. Weil dann hast du vier Teams, die theoretisch für diesen Shot, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, die auch alle was miteinander zu tun haben, zumindest wäre ganz okay. Na, wie bei diesen Four-Way-Contenders-Sachen, die wir jetzt hatten bei der Dynamite und auch nächste Woche wieder haben werden. Ja. Und dann hatten wir noch, um das abzuschließen hier, ein, ja, ich denke mal, ich muss mal sagen, Gauntlet-Aufbau. Für die Frauen. Wir hatten auf einmal hier Queen Aminata gegen Sky Blue. Das Match war jetzt nicht sonderlich erwähnenswert in seiner Qualität. War okay, aber jetzt auch nicht mehr. Und dann hat sich so ein bisschen herausgestellt, wir haben ein Team mit NRJ, Ty Mello und Queen Aminata. Und dann haben wir Penelope Ford und Megan Bain. Und dann haben wir als drittes Team quasi jetzt, das du ja schon angesprochen hast, Julia Hart, Sky Blue und Tegler. Also interessant, die werden wahrscheinlich alle in diesem Frauenmatch drin sein. Also, weiß ja nicht, ne? Es sind jetzt einige dabei, auf die ich jetzt nicht so gespannt bin, aber hey, man zeigt, und das ist ja auch gut, und deswegen, das ist meine Meinung, aber wie gesagt, ich verstehe auch, warum es dieses Match gibt, weil man will einfach seine Division so viel wie es geht zeigen bei auf der größten Bühne und das ist eigentlich ein sehr gutes Match dafür, wie auch bei den Männern zum Beispiel. Also habe ich da an sich nichts gegen. Das kann man schon so machen. Ja, warum nicht? Ja, und ich weiß nicht, sind denn die Sieger dieser Gauntlet-Matches dann garantiert World-Title-Contender oder sind das dann, du kannst dir das Titelmatch deiner Wahl aussuchen? Also das theoretisch, ich sag mal, als Beispiel, wenn jetzt eine Tegla dieses Match gewinne, dass sie dann auch sagen könnte, nö, ich will jetzt hier Mercedes Moné um die TBS Championship oder was bei Tegla natürlich als Wienerin eher passen würde, hier um den Prater-Titel herausfordern, dass man das so aufbaut. Aber das wird man sehen. Ja, die Damen, da muss man natürlich ein bisschen das Match noch befüllen. Ja, aber das wird, glaube ich, trotzdem kein Problem sein. Also vielleicht sind es ja auch nicht so viele, ne? Ich denke mal, die haben ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich denke mal, mehr als 10 oder 12 werden es jetzt auch nicht sein. Also kann ich mir bei beiden halt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel waren das letztes Jahr bei All In? Da gab es ja auch so ein Match, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist ja auch immer die Frage, ob dann alle drankommen, wenn die Regel so ist, wie du es vorhin erläutert hast. Ne? Ja, das stimmt, aber die werden schon alle mit reinnehmen. Ich denke, die wird jeder trotzdem seinen Spot holen und dann war es das wieder. Also ich denke mal, wenn es mehr als 10 sind, dann wird es schon zu groß, weil man hat ja zwei Matches von der Sorte auf der Card. Und wir wissen ja, dass AEW-Cards auch immer gerne aus meiner Sicht, wie gesagt, zu lang gehen. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass so viele Matches bei dieser Show kommen werden, aber ich glaube, da werde ich wieder enttäuscht werden oder ja. Ich werde es halt versuchen, schon in einem Zug zu schauen, diese Show, aber die Card sieht ja auch richtig gut aus, also wenn ich mir das hier anschaue, Zukünftige Events, wo haben wir es denn jetzt? Ja, 12.7. All in Texas. Also bis jetzt sind es 5 Matches, die direkt angekündigt sind. Da haben wir natürlich noch Swerve und Ospreay gegen die Young Bucks, was darauf kommt. Und ja, an sich ne, ich denke mal, das Tag Team Title Match wird noch drauf kommen. Oder vielleicht wird es ein 4-Way geben oder so, mal sehen. Ja, aber an sich, ich hoffe, es werden halt nicht irgendwie hier wieder 10, 12 Matches oder so. Weil dafür ist diese Card halt einfach nicht da. Sollten echt die großen Stars sollten ihre Matches haben und der Rest kann in diesen Gauntlet-Matches sein oder so. Mehr brauchst du da ja nicht. Ja, ja, du warst du beim zweiten All-In auch live dabei? In London? Nee. Ich habe diese Show nicht mal gesehen. Okay. Ja. Solltest du vielleicht mal nachholen. Nee, aber wann hat Tony Khan eine Card mal zugunsten einer etwas reduzierteren Laufzeit des Events zusammengestrichen? Du hast deine Antwort für All-In. Das wird genauso lang gehen wie sonst auch. Ja, naja, gut. Die Hoffnung habe ich trotzdem. Naja, egal. ja. Aber zum Abschluss, ja, bei Collision gab es den Main Event. Wir hatten Kyle gegen Kyle. Und zwar Kyle O'Reilly gegen Kyle Fletcher. Mein Lieblingsmatch dieser Woche. Das war sowas von unterhaltsam. Erstens war es ein richtig gutes Wrestling-Match. Und es wurde natürlich auch unterstützt von der Crowds in Washington. Ich glaube, in Kent, Washington waren sie, oder bei Seattle ist das ungefähr. Und die hatten einfach so viel Spaß nach, ich glaube, die hatten ja Dynamite-Taping und Collision-Taping direkt back-to-back, also 4 Stunden live waren die dort vor Ort, die Fans. Und die haben am Ende ja nochmal für diesen Main-Event, die fanden das einfach lustig, die haben sich amüsiert. Es gab Chants. This is Kyle. Kyle is awesome. Holy Kyle. Both these Kyles. We Kyle people im Tune von Hurt Syndicate, also We Hurt People und in diesem Tune von ihrem Entrance. Oh, scissor me Kyle. We want Kyle, etc. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, aber AW hat tatsächlich ein YouTube-Video hochgeladen. Habe ich vorhin gesehen, vor der Aufnahme. 2 Minuten 33 geht das. Da kann man sich diese Chance nochmal in Ruhe geben. Ja, fand ich sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und das hat die Collision-Ausgabe für mich nochmal nach oben gehoben. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr gutes Match. Kyle Fletcher hat gewonnen gegen Kyle O'Reilly am Ende nach dem Brainbuster und auch einem Eingriff von Lance Archer tatsächlich. Hat es jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen. Also fand ich jetzt ein bisschen unverständlich, aber hey. Naja, man muss die Heel-Rolle ja wahren, ne? Ja. Und ich fand witzig, also ich habe es jetzt nicht erwähnt, ne, aber in der Midcard bei Collision, da gab es halt Adam Cole gegen Josh Alexander und den TNT-Title. Und ihr merkt schon, wir haben es bis jetzt nicht erwähnt und ich wollte es eigentlich an sich auch nicht unbedingt erwähnen, aber es ist halt Titelmatch. Deswegen erkläre ich es oder erzähle ich es hier nochmal. Ich fand es halt witzig, dass das Match in der Midcard war für den TNT-Title und Kyle O'Reilly gegen Kyle Fletcher, was ja halt irgendwo die gleiche Fehde ist, mit Paragon gegen Don Callis Family, ist einfach der Main-Event in einem Non-Title-Match. Das fand ich ganz witzig. Man sieht einfach, vor allem bei Kyle Fletcher, wer hier der Star ist in dieser Fehde. Was echt wild ist, wenn man sich überlegt, dass Adam Cole und Josh Alexander die ehemaligen World Champions sind in anderen Promotions und die einfach hier komplett tiefste Mid-Card sind. Und Kyle Fletcher ist ja der größte Star, der ja noch nie World Champion war. Also man merkt schon, es entsteht hier so ein kleiner Shift. Also ich finde es cool, für Kyle Fletcher, für mich ist das auch jemand, der auf jeden Fall jetzt bald mal in eine höhere Card-Region kommen sollte, aber der sage ich schon seit einem halben Jahr. Egal. Ja, ich fand es sehr, sehr cool, war ein sehr, sehr gutes Match und ein sehr schöner Abschluss für diese Woche. Ja, ich hoffe, mit dieser Empfehlung war das auch ein netter Abschluss für diesen Podcast. Ja, haben heute mal eine knappe Stunde, also ein bisschen was über eine Stunde erzählt. Ja, war schön mal wieder dabei zu sein. Ich kann jetzt nochmal auf die letzte Woche hier schauen, bezüglich der Kommentare, weil ich habe da schon so ein bisschen gesehen, wir haben im Forum das an Kommentaren bekommen, und zwar ja sogar vor 14 Minuten, boah, von Rivera, boah, den muss ich ja erstmal durchlesen, das ist ein riesen Kommentar. Also, Liebe Grüße zurück an Rivera mit 2a im Forum. Also das werde ich mir gleich mal durchlesen. Tatsächlich ist ganz schön viel hier. Also da ging es um sehr, sehr viel, wie ich hier sehe. Wirklich der Mexiko-Kooperation mit, also beziehungsweise CML-Kooperation von letzter Woche. Und ja, DDP81 hat auch kommentiert. Hat sich wieder bedankt. Und er wird uns diese Woche auch wieder hören. Also wenn du das hörst, ne, liebe Grüße. Finde ich cool. Und genau. Ging es um die Debüts. Top 3 Debüts. Ha. Ging es darum in der letzten Podcast-Folge von David und Stefan. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und Reinschalten. Und ja, Thorsten, hast du noch was loszuwerden? Eine abschließende Anmerkung möchte ich noch zu den Weeklies machen. Wir haben ja auch eine erste Promo oder erstes Featurette, wie man das so schön auch bei Filmen, glaube ich, nennt, der neuesten Dame im Damenroster gesehen, und zwar die gute Alex Windsor aus England ist ja jetzt AEW und die hat sich auch zu Wort gemeldet. Und damit muss der arme Will dann nicht immer zu seiner Freundin nach England zurückreisen, zur Family. Die hat er sich jetzt in die USA geholt. Ja, zumindest können sie zusammen immer hin und her reisen. Naja, du hat er ja, er hat ja seinen Lebensmittelpunkt, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, immer da behalten, weil halt seine Familie, also sie und ich glaube ihr Kind, er ist ja nicht der leibliche Vater, da die immer noch in England waren, ist er da immer hin. Und das ist natürlich auch so ein riesen Reisestress, wenn du da andauernd hin und her fliegen musst. Und nur ist er ja jetzt dann wohl auch in den USA wahrscheinlich über längere Zeit und das entspannt das Ganze wahrscheinlich doch. Und eine gute Wrestlerin ist sie obendrein und jetzt kein Fehler, sie auch bei AEW zu sehen. Also ich denke mal, oder wir beide denken es vielleicht, ne? Sie wird bei All In debütieren oder wieder ihre großen Arrival haben, oder? Es wäre zumindest eine würdige Bühne. Ja, also für dieses Gauntlet-Match, glaube ich, das wäre ganz nett dafür. Darauf bauen sie, denke ich, auf. Ist ganz nett. Ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Hast absolut recht. Gut, dass es dir noch eingefallen ist. Würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch heute beim ersten Podcast wieder hier zurück bei der Elite Hour. Auch direkt wieder in der Moderation. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem einigermaßen genießen und habt auch Bock, wieder was zu schreiben. Schreibt mir das gleich mal von Rivera auch noch durchlesen, so ein sehr langer Kommentar. Und schreibt gerne wieder was ins Forum und hört nächste Woche wieder rein. Ich sag schon mal tschüss, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Thorsten hat das Schlusswort. Macht's gut. Ja, danke. Auch ich danke, dass ihr wieder zugehört habt. Hoffe, ihr hattet Spaß. Hört auch in die anderen Sachen bei wrestling-infos.de rein. Andi und Chris oder jetzt, was auch jetzt wohl regelmäßiger dann zu den größeren Events passieren soll, die Westside Stories von David und Julian, ne, für das WXW-Geschehen. Also dann, nicht ich, ne? Simon Anders. Nein. Ja, wir haben eindeutig zu viele Julians. Wir müssen das mal irgendwie geregelt bekommen. Nein. Natürlich gerne den Six-Sided Talk, den es immer zu den großen oder größeren TNA-Events gibt. Und natürlich schön alle Berichte und Interviews und sowas, was bei uns auf der Webseite kommt, lesen. Da macht ihr nichts falsch. Ich danke euch auch. Habt noch einen schönen Restabend. Bis dann. Ciao.